Tag, mhm. Markus Popp, hallo. Hallo. Hast du noch einen alten Atari? Nee, den habe ich nicht mehr. Du hast damals angefangen, mit dieser Technologie zusammen zu arbeiten. Wie hast du das gemacht? Waren das Nächte vor dem Bildschirm? Wie intensiv war das? Wie faszinierend vielleicht auch, dass man plötzlich eben kein großes Studio mehr brauchte, sondern zu Hause alles eigentlich hatte, was man brauchte? Also, ich habe damals mit meinem Atari ST, der hatte 1 Megabyte Arbeitsspeicher. Und natürlich hatte ich auch diesen winzigen Schwarz-Weiß-Monitor, dessen Auflösung auf einem 4K-Display von heute wahrscheinlich so briefmarkengroß ist. Da habe ich einen Hardware-Sampler der mittleren Preisklasse natürlich angesteuert. Das heißt, das war MIDI plus Sampling statt Synthesizer. Das allein war jetzt nicht neu. Sampling gab es natürlich schon lange. In den frühen 90ern war das längst gebräuchlich, aber das wurde hauptsächlich als Klang Polaroids verwendet, so bei in Hip-Hop und Techno. Oder eben für so eine authentischere Reproduktion von traditionellen Instrumenten. Das war dann eher sowas für die Studioprofis. Und was ich mit meinen Tools machen wollte, war den Sequencer, das grafische Interface von dem Atari ST, die Medien oder auch diese ganze Zeit irgendwie nochmal anders auf den Punkt bringen. Und eine Musik mit Sampling und Software nicht traditionell zu machen, hieß damals für mich, die Musik praktisch wegzulassen. Das heißt, den kompositorischen Teil zu überspringen oder einfach anders zu lösen. Und anstatt Musik zu komponieren oder zu erzeugen, habe ich Schnipsel von schon existierender Musik, also in Form von CDs von anderen Künstlern, die ich im CD-Player zum Skippen gebracht habe. Und diese Schnipsel, dieses Samples, habe ich am Bildschirm auf der Zeitleiste arrangiert und aus diesen zum Teil ganz kleinen Fragmenten und Loops meine Songs gemacht. Also ein visuelles Komponieren darf man vielleicht dann gar nicht mehr sagen, oder? Editing, würde ich sagen, ja. Es war wirklich dann auch historisch das Neue daran. Technisch muss man sich das vorstellen wie so beim vielleicht traditionellen Animationsfilm, wo Einzelbilder sequenziell hintereinander geklebt werden und beim Abspielen dann so eine Bewegungsillusion entsteht. Wir können uns ja mal einen Eindruck machen. Systemisch war ein Album damals und wir haben hier ein Klangbeispiel daraus. Aus dem Album Systemischen Ausschnitt. Von wann war das? Wie alt ist das? 93, glaube ich. Also mehr als 20 Jahre alt. Ganz am Anfang sozusagen der neuen elektronischen Musikrevolution. Was hat dich eigentlich daran gereizt? Also Musik so zu machen, dass sie alleine oder mit einer normalen Bandbesetzung nicht hinzubekommen gewesen wäre? Man konnte auch schon mit diesem Atari ST die Grenzen von Musik komplett sprengen, indem man Musik produziert, die Möglichkeiten erkundet, die nur der Computer ins Spiel gebracht hat. Also das heißt, man musste keine Grenzen mehr ganz brutal durchbrechen, wie in der bisherigen Experimentalmusik, zum Beispiel mit einer Band, die ganz extreme musikalische Mittel einsetzen musste, sondern mit dem Atari ST und dem Sequencer, ich hatte Cubase, also mit einem Studentenbudget, hat man schon eigentlich exakt an der Schnittstelle gearbeitet, auf die es ankam. Und das war nämlich, dass es erstens, dass Musik immer digital und visuell ist und zweitens an einem Bildschirm editierbar ist. Das heißt, ständig veränderbar ist. Welchen musikalischen Hintergrund hattest du eigentlich, als du angefangen hast, mit dem Atari zu komponieren oder zu arbeiten? Eigentlich gar keinen. Aber den brauchte ich ja auch nicht, weil Computergames, also Mustererkennung, waren eigentlich viel wichtiger. Und diese grafische Oberfläche von dem Atari ST, die kannte man ja eigentlich auch schon bei dem vom Macintosh, der war nur 10-mal teurer. Und die waren damals wirklich kaum erschwinglich. Und viel wichtiger war aber noch das grafische Arrangieren und Editieren des Materials, was eben die Musikproduktion insgesamt komplett visualisiert hat und eben auch eine neue Perspektive auf die Musik ermöglicht hat. Ich kann mich erinnern, ich habe ungefähr zu der Zeit mal mit Edgar Fröse gesprochen von Tangerine Dream und nochmal ihn angesprochen, wie das denn war, als plötzlich die Synthesizer zunächst mal billiger wurden und diese großen Dinosaurier-Elektroniker plötzlich da umringt waren von lauter jungen Leuten, die das Ganze eben auch machen konnten, nur vielleicht sogar frischer und besser. Also MIDI beförderte ja offensichtlich die Autonomie der Musikproduktion und die Eigenständigkeit des Einzelnen. Was erschreckend war für die Alten, war für euch sicherlich was völlig Neues, und beziehungsweise zu sagen, hier, wir haben die Produktionsmittel in den Händen endlich. Mhm. Und war das so die Zukunftsvision des Musikmachens damals schon, oder war das gar nicht so im Vordergrund? Einerseits ja, denn es geht ja letztlich um die Verkoppelung von Musik und Software. Und die war historisch damals natürlich wirklich neu. Und die ist aus der Musik von heute natürlich auch nicht mehr wegzudenken, auch nicht aus diesem Studio, in dem wir jetzt hier sitzen. Aber andererseits entstand auch ein Missverständnis zu der damaligen Zeit, das ist bis heute leider immer noch gültig, nämlich die Annahme, dass elektronische Musik meistens synonym mit synthetischer Klanglichkeit ist, also mit Synthesizer-Sound und mit gerasterten Beats und so weiter. Und die eigentliche Revolution waren aber nicht die Synthesizer oder die Drum Machines, sondern das war die Einführung von Software in die Musik. Und die sagt ja eigentlich zunächst gar nichts darüber aus, wie die damit erzeugte Musik eigentlich klingt. Mhm. Markus Popp ist zu Gast hier im Studio. Wir reden über MIDI, was vor 30 Jahren auf den Markt kam und dann allmählich die Musik veränderte, weil, ich habe es schon gesagt, wir haben es angedeutet, plötzlich die Musiker ihr Studio auch zu Hause hatten. Das heißt, man konnte ja auch ganz anders experimentieren. Ist das richtig? Wie sehr hat dich das zum Experimentieren inspiriert? Experimentieren ist immer so ein Wort. Also klar, für einen, sagen wir, Orchestermusiker ist ein Setup aus Dutzenden Software-Tools, die miteinander ständig kommunizieren und ist das natürlich ein Wahnsinnsexperiment. Das war natürlich auch im Prinzip in den 90ern mit dem Atari ST so. Und das hat sich natürlich auch mit der Zunahme der Komplexität unseres gesamten Zusammenlebens mit Software sozusagen, also nicht nur im Musikzusammenhang, das hat sich natürlich bis heute nochmal extrem gesteigert. Aber von innen, also aus meiner Perspektive, sieht das exakt umgekehrt aus. Das heißt, man schafft sich ein funktionierendes Setup, das so komplex wie nötig und so musikalisch performant wie möglich ist, und vielleicht noch eine Option auf Überraschungseffekte. Und dann hofft man, dass das Ganze ohne weitere Experimente stabil läuft. Das heißt, experimentieren möchte man eigentlich gar nicht. Natürlich hat jeder Produzent auch eine andere Definition davon, was musikalisch performant ist. Das heißt, wenn da zu kurz gegriffen wird, muss man wahrscheinlich ein bisschen nachexperimentieren sozusagen. Aber man kann doch wohl schon von einem Urknall auch sprechen. Also das hat die Sounds verändert. Du hast selbst gesagt, dieses Studio würde so wahrscheinlich nicht existieren. Das, was uns hier umgibt, hat ja damit zu tun. Also ist das die Grundlage tatsächlich für Techno und die Folgen für Hip-Hop, wie er heute klingt, etc.? Klar, also die Tools wurden immer erschwinglicher, die Zahl der Produzenten nahm sprunghaft zu und elektronische Musik wurde und ist heute so eine Art globales Hobby ohne Aufnahmeprüfung, Bedienungsanleitung und ohne Türsteher. Das heißt, das ist natürlich großartig, weil auch die Anzahl der Definitionen davon, was Musik überhaupt ist oder werden soll, die nimmt natürlich auch exponentiell zu. Das heißt, man hat nicht nur eine elektronische Musik, sondern auch Musik insgesamt, für die der Computer oder Software das Interface, die Schnittstelle zur Musik selbst geworden ist. Und das ist natürlich eigentlich nur zu begrüßen. Und wir hören jetzt noch ein weiteres Stück Musik, und zwar Emocore zusammen mit Hanya Kobayashi. Und das klingt so. Das ist aktuelles Material, wie gesagt, zusammen mit der Sängerin Hanya Kobayashi. Markus Popp ist hier bei mir im Studio. Das ist ein Projekt mit südamerikanischen Stimmen. Wie ist dazu gekommen? Und Musikern. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Das Goethe-Institut hat mich eingeladen, die anderen Musiker natürlich auch, aus 7 südamerikanischen Ländern. Dort habe ich dann auch Konzerte gespielt. Wir haben uns getroffen in Brasilien und haben in 10 Tagen 35 Tracks aufgenommen. Möglich macht's dann eben auch diese Technik. Ja, ne? Absolut. Ja. Klar. Das ist also das jüngste Projekt. Wir wollen noch mal in ein Beispiel hineinhören. Wir reden ja über 30 Jahre MIDI und zwar ist es von 2010 aus dem Album O. Und das ist nach wie vor natürlich basierend auf dieser Technologie. Was lässt sich über dieses Stück sagen? Es lässt sich vor allem dazu sagen, dass ich zu MIDI zurückgekehrt bin. Und warum macht man sowas eigentlich? Weil doch so viele schöne andere Sachen bereitstehen. Absolut. MIDI ist ja eigentlich auch heute noch ein ausreichend gutes Protokoll zum Ansteuern von Musikgeräten und von Modulen. Das heißt, diese Instrumente sind heute virtuell, ja, sind Software und sind nicht mehr real, stehen nicht mehr real auf dem Tisch oder im Studio. Aber entscheidend ist, was diese Soundmodule inzwischen klanglich können. Und das ist heute wesentlich interessanter als die Synthesizer von damals. Das heißt, heute ist elektronische Musik eben nicht mehr synonym mit synthetischem Klang, sondern in Anführungszeichen computergeneriert. Das kann also durchaus täuschend authentisch nach richtiger Musik klingen. Zum Beispiel nach einer Band, die diese Musik gerade spielt. Das kennt man im Grunde ja auch schon von den Special Effects in Filmen, wo eine Künstlichkeit oder eine Natürlichkeit völlig frei skalierbar ist und völlig frei gewählt werden kann. Und jetzt ist Musik eben auch in eine solche hyperreale Ära quasi eingetreten, wo die Klanglichkeit, die durch die Software simuliert wird, das traditionelle Originalinstrument perfekt emuliert und in gewissen Aspekten schon weit überholt hat. Das heißt also, Musik kann heute so real und authentisch oder so künstlich und futuristisch klingen, wie es die Skills des Musikers erlauben. Das heißt, der Computer gibt überhaupt nichts mehr vor, er ist nur noch das Tool. Und so klingt er. Markus Popp, danke fürs Kommen. 30 Jahre MIDI war unser Thema. Danke, tschüss. Tschüss.